Dokumentation. Beschreibung des Baukastens. Der Karteikasten, Baukasten, beinhaltet und ergänzt diese Webseite von Matthias Schneider. Es können darin einzelne Wikis aufgefunden werden. Aphorismen, Gedichte, Lieder und Geschichten gibt es dort zu finden. Er hat auch einzelne Arbeitsberichte, etwa zu Yoga, Musik und Alchemie erstellt. Das Wiki, Big Girls Art Service, erklärt zudem das Thema Art Trash. Diese Textsammlungen beinhalten Schriften, welche zur Übung der Sprachgestaltung entstanden sind. Sie werden noch immer von ihm weiter ausgearbeitet. Diese Wikis sind eigentliche Wiedergaben von Schneiders Gedanken- und Ideenwelt. Sie enthalten Abbilder jener Dinge, welche ihn bereits bedingt haben in seinem Leben. Die Vermittlung eines ernsthaften bis leicht spielerischen Umgangs mit der Sprache Deutsch ist derweil eines seiner Hauptanliegen als Literat geblieben. Mit diesen Arbeiten stellt er auch seinen Weg der Findung von eigenen Werken dar. Er möchte seine Güter nicht verkommen lassen. Das Gute daran soll dank dieser Veröffentlichungen einmal bewahrt werden können. Wer es möchte, darf sich gerne etwas daran orientieren, wie Schneider seine Dinge in dieser Werkschau beschreibt und erklärt. Es ist ihm bei der Veröffentlichung dieser Schriften nicht alleine nur um einen Zuspruch durch die Leserschaft gegangen. Schneider möchte gerne auch Vorbild in dieser Sache für gewisse Menschen sein, wenn diesem das Recht sein wird.